Die Superzwillinge. Vor der Einsatzzentrale standen die Autos Schlange. Alle Achtung! Mein Wagen blitzt mehr als Meckerlieses Lächeln nach dem Besuch beim Zahnarzt. Wir haben ja auch ein super Autowaschteam. Danke, Ryder. Danke, Bauer Alfred. Ich danke euch, Fellfreunde. Die nächste war Bürgermeisterin Gutherz. Oh, diese Autos sind aber blitzsauber. Könntet ihr meine Dreckschleuder vielleicht auch so glanzvoll sauber machen? Sie werden das Auto nicht wiedererkennen. Ich danke euch vielmals. Ich möchte, dass mein Auto so blitzt wie die Abenteuerbuchtbrücke. Na komm, Henrietta, gehen wir eine Runde spazieren, während die Fellfreunde mein Auto sauber machen. Der Wagen hatte es wirklich nötig. Ja, oh je, das Auto ist richtig schmutzig. Nehmen wir meine Wasserdüsen. Warte, ich gehe erst aus dem... Zu spät. Weg. Der wasserscheue Rocky war pitschnass. Okay, tut mir leid. Marshall rutschte aus und seine Wasserdüsen trafen den Teil der Einsatzzentrale, indem die Fellfreunde den Meteoriten mit seinen geheimnisvollen Kräften aufbewahrten. Und dieser begann sofort zu glühen. Onkel Herbert war an diesem Tag in den Bergen unterwegs, um Gold zu suchen. Und fand einen kleinen Stein, der von innen heraus leuchtete. Das sieht nicht aus wie Gold, aber es glitzert schön. Ha, den schenke ich meiner Nichte Bürgermeisterin Gutherz. Sie mag glitzernde Steine. Kurzerhand steckte Onkel Herbert den Stein in die Tasche und machte sich auf den Weg in die Abenteuerbucht. Dort war einiges los, besonders auf dem Spielplatz, wo zwei kleine Hunde herumtobten. Sie sahen sich zum Verwechseln ähnlich, hatten blaue Augen und helles Fell und um den Hals trug jeder von ihnen eine leuchtende Hundemarke. Komm, Tag, wir spielen Fang! Na gut, Ella, aber mich fängst du nie. Ach ja, das werden wir. Hey, Brüderchen, wo bist du? Tuck war nirgends zu sehen. Wie hast du das gemacht? Kannst du so schnell rennen? Hinter zwei dichten Büschen blitzte etwas. Oder hast du dich etwa einfach... Übermütig sprang Tuck seiner Zwillingsschwester Ella vor die Pfoten. Es hätte fast geklappt. Deine Hundemarke hat dich verraten, denn sie blitzt und blinkt. Das war noch jemand anderem aufgefallen. Einer merkwürdigen Frau mit orangefarbenen Haaren, die sich hinter einem Baum verborgen hatte. So viele schöne glänzende Dinge für meine Glitzersammlung. Zum Beispiel die da. Begierig schaute die Frau auf die Sonnenbrille, die neben einer anderen Frau auf einer Bank lag, deren Sohn auf dem Spielplatz im Sand buddelte. Die Frau streckte einen langen Stab aus, der an der Spitze wie ein Schnabel geformt war, griff zu und hielt die Brille in den Händen. Oh, Ladybird, du bist ja so schlau und so wunderschön. Also ich liebe mich. Ich liebe mich fast so sehr, wie ich alles liebe, was glänzt. Als nächstes schnappte sie sich das Spielzeugauto, das neben dem Jungen im Sand lag. Hey, wo ist mein Auto? Ella und Tuck hatten alles mit angesehen und tauchten nun genau unter dem Baum auf dem die merkwürdige Frau mittlerweile hockte. Das Auto gehört Ihnen nicht. Sie können es ihm nicht einfach wegnehmen. Und wenn schon, das ist mir egal. Ich bin Ladybird. Und wenn ihr dem Jungen das Auto zurückgeben wollt, holt es euch. Mit hohem Schwung warf sie das Auto weg. Doch als Ella und Tuck hinterherflitzten, griff Ladybird zu. Unsere Hundemarken! Ich mach den Abflug! Oder besser, ich rolle los! Ladybird sprang vom Baum, dann auf ihr Hoverboard und sauste los. Verfolgt von Ella und Tuck. Glitzer im Sonnenschein ist mein! Etwa zur selben Zeit überreichte Onkel Herbert seiner Nichte stolz den leuchtenden Stein, den er an einer Kette befestigt hatte. Ja, ich hab gewusst, dass du dich darüber freust. Danke, Onkel Herbert. Das passende Fußkettchen für Henriettas Denkmal. Begeistert band Bürgermeisterin Gutherz die Kette um das Bein der goldenen Statue, die vor dem Rathaus stand. So wie bei der lebendigen Henrietta. Die nämlich auch ein Fußkettchen trug. Es ist so funkelnd wie deine Persönlichkeit. Jetzt gehen wir mal unser sauberes Auto holen. Damit hätten sie lieber warten sollen, denn kaum waren die beiden verschwunden, tauchte Ladybird auf. Gut, dass ich diese kleinen Nervensägen abgehängt habe. Doch dann entdeckte sie die funkelnde Statue. Ein herrlich glitzerndes goldenes Huhn. Muss ich haben. Aber so leicht war das nicht. Warum müssen die schönsten Sachen immer so schwer sein? Am Fuß der Statue funkelte es. Das kann ich mitnehmen, das ist klein. Kurzerhand nahm Lady Bird die Kette mit dem leuchtenden Stein an sich und band sie sich um den Hals. Lady Bird, du bist phänomenal und genial. Ihre Hände begannen zu leuchten. Sie schlug vorsichtig mit den Armen. Mit diesem glitzernden Stein fühle ich mich leicht wie eine Feder. Und schwebte auf einmal in der Luft. Ich kann fliegen. Lady Bird, du bist ja ein echter Vogel. Natürlich probierte die Vogelfrau ihre neuen Fähigkeiten gleich aus. Schnappte sich das Dreirad von Alex, die Rutsche vom Spielplatz und den Anker vom Bug der Flunder. Ich hab Kräfte wie ein Adler. Mit denen war auch die goldene Statue kein Problem mehr. Ja, das hübsche glitzernde Huhn gehört mir. Bürgermeisterin Gutherz nahm unterdessen ihr sauberes Auto in Empfang. Es ist so blitzeblank, dass ich mich darin spiegeln kann. Vielen Dank, Paw Patrol. Eine gute Fahrt. Ryder winkte der Bürgermeisterin nach, während Marshall sich das nächste Auto vornahm. Aber er kam nicht weit. Entschuldigung, wir wollen ja nicht stören, aber Könnt ihr uns bitte helfen? Hallo, seid ihr Zwillinge? Wollt ihr eine Zweifel, eine Fellwäsche? Nein, danke. Wir suchen eine Frau, die wie ein Vogel aussieht. Hey Marshall, wer sind deine neuen Freunde? Die beiden sind Zwillinge. Ist das nicht toll? Ich bin Ella. Und ich bin Tuck. Wir sind auf der Suche nach Lady Bird. Sie hat unsere Hundemarken gestohlen. Lady Bird? Von der hatte Ryder noch nie gehört. Dabei lebte Lady Bird gar nicht weit weg. In einem eisernen Nest auf dem Berg oberhalb der Klippen. Und in dem war es schon ziemlich voll. Also das nenne ich mal eine Glitzersammlung. Und ich bin der am besten aussehende Bösewicht, den diese Stadt je gesehen hat. Ich bin der Glitzerflitzer. Und ganz wild nach allem, was glänzte. Wirklich nach allem. Fährt das Auto nicht viel besser, wenn es sauber ist, Henrietta? Das Huhn schnarchte unbeeindruckt auf dem Beifahrersitz. Ihm war es völlig egal, ob das Auto sauber oder dreckig war. Ganz im Gegensatz zu Lady Bird. Glitzer im Sonnenschein ist mein! Sie ging in den Sturzflug und hob den Wagen einfach hoch. Es ist fast so, als würden wir schweben. Nicht nur fast. Das ist entweder eine tieffliegende Möwe oder... Hilfe! Sie schwebten ja wirklich. Ängstlich klammerte sich die Bürgermeisterin an das Lenkrad. Jetzt schaukel doch nicht so! Der Wagen schwankte so sehr hin und her, dass er gegen die hohe Brücke der Abenteuerbucht stieß und einige Stahlseile sich lösten. Ich rufe besser die Paw Patrol. Ryder und Rocky konnten kaum glauben, was die Zwillinge ihnen erzählten. Wir haben Lady Bird verfolgt. Und auf einmal war sie weg. Sie war einfach zu schnell. Frau Bürgermeisterin. Ryder, eine seltsame Vogelfrau hat unser sauberes Auto in den Himmel gehoben und gegen unsere schöne Brücke gestoßen. Eine Vogelfrau? Das ist Lady Bird. Sie kann wirklich fliegen? Ryder, die Brücke wackelt schon. Es sieht so aus, als wenn sie gleich einstürzt. Das Werk eines Superbösewichts. Aber wir kommen sofort. Kein Superbösewicht zu groß, keine Pfote zu klein. Superhunde zur Zentrale! Ryder braucht uns! Die Fellfreunde stürmten los. Um schneller da zu sein, schnallte sich Marshall sogar Schwämme unter die Pfoten. Das geht! Marshall, pass auf! Aber der Feuerwehrhund konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Tut mir leid! Ich bin zumindest super sauber. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Kaum hatte er das getan, begann der Meteorit in seinem Inneren zu glühen. Und dieses Glühen erfasste die ganze Zentrale. Der obere Teil öffnete sich und wurde zu einem super Einsatzturm. Die geheimnisvollen Kräfte übertrugen sich nun auf die Hunde, die plötzlich in ganz besonderen Einsatzanzügen steckten und Ryder in einem Raketenanzug. Die Superhunde auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, Fellfreunde. Wir haben ein Superproblem. Ein neuer Superbösewicht hat die Bürgermeisterin und Henrietta in ihrem Auto entführt. Hilfe! Oh nein! Meine Ärmste tun mir leid. Sie hat mit dem Auto die Brücke gerammt und die bricht vielleicht zusammen. Retten wir die Bürgermeisterin. Und wir müssen auch die Brücke retten. Ja, wir retten sie beide. Für diesen Einsatz brauchen wir Super Sky. Du suchst sie und wenn du sie gefunden hast, bringst du sie mit deiner Wirbelkraft in Sicherheit. Ich bin der Wirbelwind-Superflughund. Und Super Rubble, du hältst mit deiner Superkraft die Brücke hoch. Super Rubble ist der Retter. Und wir brauchen Super Rocky. Du musst die Brücke mit deinem Superwerkzeug reparieren. Rocky rockt. Alles klar, die Superhunde legen los. Ryder schaltete die Düsen seines Raketenanzugs ein und sauste los. Die Superhunde Rocky, Sky und Rubble dagegen hakten sich an einer glühenden Leine ein und schwebten daran in die Tiefe, wo ihre Superfahrzeuge standen. Dann rasten sie los. Lady Bird war unterdessen in ihrem Nest gelandet, samt der Bürgermeisterin und Henrietta. Wo hast du uns hingebracht, Vogelfrau? Und übrigens ist das der Toaster von Herrn Pfeffer. Ich bin Lady Bird. Und was machen Sie in meinem glänzenden Auto? Das ist mein Auto und Sie können mich nicht hier festhalten. Ich rufe Ryder an und sag ihm, wo wir sind. Wo sind wir überhaupt? Doch die Vogelfrau hatte das Handy schneller in der Hand, als die Bürgermeisterin gucken konnte. Oh, ohne Handy wird das schwierig. Dann drückte sie einige Knöpfe, flog hinauf und ein Netz aus Laserstrahlen erschien über dem Nest. Mein Lasernetz sorgt dafür, dass ihr nicht aus meinem Nest heraus und niemand anderes hineinkommt. Glitzer im Sonnenschein ist mein. Bauer Alfred und Meckerliese, seine Ziege, fuhren gerade über die Brücke der Abenteuerbucht, als die auf einmal zu schwanken begann. Meckerliese, sag mal, war das gerade mein Magen oder deiner? Weder noch. Das konnten die Superhunde schon von Weitem sehen. Und das Wanken wurde immer stärker. Ryder, ich glaube, die Brücke bricht zusammen. Nicht, wenn du sie mit deiner Superkraft abstützt. Alles klar. Mit einem Satz sprang Rubble aus seinem Fahrzeug und stemmte sich mit all seiner Superkraft gegen einen der Pfeiler. Brücke, bleib stehen. Brave Brücke. Ella und Tuck waren beeindruckt. Wenn wir doch auch nur Superhunde wären. Ich weiß, wie wir helfen. Die beiden liefen zu einem der Wagen hinüber, die auf der Brücke standen. Entschuldigung? Die Brücke wird gerade repariert. Fahren Sie bitte Ihr Auto von der Brücke runter. Im Nu war die Brücke frei und auch der Pfeiler wackelte nicht mehr. Gut gemacht, Rubble. Euch danke ich auch. Rocky, mach bitte die Stahlseile wieder fest. Alles klar. Aber dazu kam Rocky nicht. Glänzen die ja noch viel mehr. Schon hatte sich Lady Bird die dicken Stahlseile gepackt. Hey! Stopp! Was soll denn das? Die ganze Brücke begann wieder zu wackeln. Oh nein, die Brücke wird einstürzen. Oh oh, Meckerliese, wir müssen schnell hier weg. Alfred und Meckerliese sprangen aus ihrem Wagen. Ryder versuchte noch, den Pfeiler festzuhalten. Aber da brach die Brücke bereits in der Mitte durch. Und das Auto landete im Wasser. Mein Auto! Ein weiteres Brückenteil brach ab und riss Bauer Alfred mit sich. Der konnte sich gerade noch an einem Vorsprung festklammern, doch seine Ziege stürzte in die Tiefe und landete genau auf dem Dach des Autos. Oh nein, Meckerliese! Lady Bird bekam davon nichts mit. Sie brachte nämlich bereits die dicken Stahlseile in ihr Nest, während Bauer Alfred seine Ziege nicht aus den Augen ließ. Meckerliese, bleib, wo du bist! Rubble dagegen stemmte sich mit all seiner Superkraft weiter gegen den Brückenpfeiler, damit nicht noch mehr Brückenteile abbrachen. Ryder tat dasselbe bei dem zweiten Pfeiler auf der anderen Seite und Rocky kümmerte sich um die Stahlseile. Superhunde, lasst nicht los! Sky, Lady Bird ist weggeflogen, folge ihr! Alles klar! Ryder! Bauer Alfred braucht Hilfe! Aber wir können hier nicht weg! Wir brauchen noch mehr Superhunde. Chase, Zuma, Marshall, wir brauchen euch an der Brücke. Die Superhunde sind unterwegs! Die drei machten sich sofort auf den Weg. Ryder, Lady Bird fliegt zu einem Berg, zu irgendwas, das aussieht wie ein riesiges Nest. Da könnten wir die Bürgermeisterin finden. Beobachte sie weiter. Super Chase erreichte jetzt die Brücke. Durchhalten, Bauer Alfred. Das würde ich ja gerne, aber meine Finger, ich rutsche ab. Der Polizeihund reagierte sofort. Super Netz. Sein Energienetz sauste durch die Luft, erwischte Bauer Alfred und brachte ihn vorsichtig hinunter auf den Boden. Oh, aufgefangen. Ist ja Wahnsinn. Danke für den Spezialtransport. Nun kam auch Marshall angebraust und sprang aus seinem Superfahrzeug. Ich bin der Super-Rettungshund. Erstmal heiß machen. Schnell stemmte er seine Pfoten gegen das Stahlseil, das mit einem der Pfeiler verbunden werden sollte. Stahlseil bereit zum Schweißen. Mit Rockys Superwerkzeug war das Seil im Nu wieder fest. Ja, so repariert man eine Brücke. Schon war das nächste Stahlseil an der Reihe. Na? Doch die Superhunde mussten sich auch um Meckerliese kümmern. Oh, hätte ich dich doch nur zum Schwimmunterricht geschickt, wie versprochen. Aber Zuma war bereits in seinem super Luftkissenboot unterwegs. Zuma reitet die Welle und ist zur Stelle. Gut festhalten, Meckerliese. Ein dicker Wasserstrahl schoss aus dem Boot und schob das Auto mit der Ziege hinüber zum Strand, wo Bauer Alfred beide in Empfang nahm. Juhu! Das war eine wilde Fahrt übers Wasser, was? Aber es wartete schon das nächste Problem. Es sind Autos auf die Brücke gefahren. Wir müssen sie reparieren, bevor sie einstürzt. Einige der Stahlseile waren zwar bereits wieder fest, aber das Loch in der Mitte der Brücke war noch offen. Super, Chase. Verhindere mit deiner Supergeschwindigkeit, dass noch mehr Autos auf die Brücke fahren. Das ist ein Fall für Super, Chase. Lady Bird hatte unterdessen ihr Nest erreicht. Noch mehr glänzender Schnickschnack für meine Glitzersammlung? Die Sachen gehören dir nicht, Vogelfrau. Was? Ich heiße Lady Bird. Hier sind keine fliegenden Hunde erlaubt. Mit einer Fernbedienung öffnete sie das Lasernetz, ließ die Seile fallen und sprang dann selber hinterher, bevor sie das Netz wieder einschaltete. Aber Bürgermeisterin Gutherz hatte den Superflughund entdeckt. Sieh nur, Henrietta! Super Sky ist hier, um uns zu retten. Ryder, die Bürgermeisterin und Henrietta sind tatsächlich in diesem Nest. Aber ich bin ein bisschen zu groß, um durch das Lasernetz zu fliegen. Wir müssen uns was einfallen lassen, aber alle Superhunde helfen hier. Ich kenne zwei Fellfreunde, die helfen können. Natürlich, Ella und Tuck. Ja? Ihr hattet den Mut, Lady Bird zu verfolgen. Ihr habt Superhundemut bewiesen. Ein Superhund zu sein wäre das unglaublichste, tollste, spannendste überhaupt. Mhm. Wollte ich auch gerade sagen. Dann treffen wir uns gleich in der Superzentrale. Die Zwillinge flitzten sofort los. Wow. Und folgten Ryder zur Zentrale. Und auf dem Weg hinauf in den Turm wurden auch sie durch die glühende Kraft des Meteoriten zu Superhunden. Au. Natürlich mit richtigen Superanzügen. Wahnsinn! Wir sehen super cool aus! Und welche Superkräfte haben wir? Das fanden die beiden sehr schnell heraus. Total verrückt! Um mich herum wird alles kleiner. Nein, du wirst größer und das ist deine große Superkraft. Ella war mittlerweile so groß wie ein Haus. Das ist toll! Aber wo ist denn nur Tuck? Ich bin hier unten. Wie kann ich helfen, wenn ich so klein bin? Tuck war kleiner als eine Maus. Großer und kleiner Fellfreund? Glaubt mir, ich weiß schon, wie ihr beide bei dem Einsatz helfen könnt. Die Zwillinge nahmen wieder ihre normale Größe an. Wir treffen uns auf der Brücke. Brückenstark! Rubble hatte sich nicht von der Stelle gerührt und stemmte sich immer noch gegen den Pfeiler, während Rocky die Stahlseile anschweißte. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch halten kann. Super, Ella. Zeit, Großes zu tun. Ella wurde größer und größer, stellte sich ins Wasser zwischen die beiden Teile der Brücke. Die lagen nun auf ihrem Rücken und das Loch war geschlossen. Jetzt konnte Rocky in aller Ruhe die Stahlseile befestigen. Wow, das ist riesig. Total cool. Gut gemacht, Super Ella. Rubble, ich muss Rocky mit den Stahlseilen helfen. Bring Tuck zum Nest von Lady Bird hoch oben in den Bergen. Er hilft, die Bürgermeisterin zu retten. Geht in Ordnung, Ryder. Super Rubble sprang mit Tuck in sein Superfahrzeug und sie brausten los. Einfach über Ellas Rücken hinweg. Danke, Ella. Wir sind immer füreinander da. Dann nahmen sie Kurs auf den Berg, auf dem der Felsen mit dem Nest stand. Sky versuchte immer noch, einen Weg hineinzufinden. Das Lasernetz ist ein großes Problem. Und wie sollen wir daran vorbeikommen? Das müssen wir nicht. Ich schlüpfe da durch. Rubble, heb mich so hoch, wie du nur kannst. Na los. Tuck sprang auf den Kran des Baggers, der bis hinauf zum Nest reichte. Super klein, so soll es sein. Dann machte er sich so klein wie eine Maus, flog ohne Probleme durch das engmaschige Lasernetz und landete sicher im Nest. Wow. Hast du das gesehen? Allerdings, ganz im Gegensatz zu Ladybird. Wie das glitzert und glänzt. Oh, ich muss mir die Zähne putzen. Psst, Frau Bürgermeisterin. Henrietta, hast du gesprochen? Nein, hier drüben. Hä? Ich bin Super Tuck von den Superhunden und ich werde sie hier rausholen. Wie kann man das Lasernetz ausschalten? Oh, die Knöpfe sind da drüben, aber man muss den Code kennen. Den brauche ich nicht. Blitzschnell flitzte Tuck zu dem kleinen Computer mit den Knöpfen hinüber, öffnete ein winziges Fach und verschwand in dessen Inneren. Jetzt brauchte er nur noch das richtige Kabel zu lösen und das Netz funktionierte nicht mehr. Was? Ein Lasernetz! Aufgeregt drückte Ladybird auf ihrer Fernbedienung herum. Vergeblich. Tuck hat's geschafft! Ich fliege rein! Sky breitete ihre Windreiterflügel aus und sprang mit einem Satz hinunter ins Nest. Dort erschuf sie einen Wirbel, mit dem sie die Bürgermeisterin und Henrietta erfasste und hinausbrachte. Das nenne ich eine Super-Rettung! Danke, Superhunde! Erleichtert schwebte sie zurück zum Boden. Doch Skys gute Laune hielt nicht lange an. Das Nest von Ladybird begann nämlich zu wackeln. Das Nest ist zu voll mit Glitzerkram! Es rutscht runter! Ladybird, du musst da rauskommen! Aber meine Glitzersammlung! Langsam neigte sich das Nest über den Rand des Felsens. Ich muss hier raus! Aufgeregt schnappte sich Ladybird die goldene Statue und flog mit ihr über den Nestrand. Sie bemerkte nicht, dass auf ihrer Schulter ein sehr kleiner Hund hockte. Und dass ihr Nest nun über den Rand des Felsens stürzte und den Berghang hinunterrollte, interessierte sie auch nicht. Im Gegensatz zu Rubble. Wow! Super Rubble ist der Retter! Wieder benutzte er seine Superkraft. Dieses Mal, um das Nest aufzuhalten. Aber das rutschte weiter. Der Berg war einfach zu steil. Was? Ryder, das Nest von Ladybird stürzt auf den Bahnhof. Lange kann ich's nicht mehr halten. Ryder, die Brücke ist fast repariert. Wir können helfen. Ella, du kommst mit zum Berg. Rubble braucht unsere Hilfe. Da das Loch in der Mitte der Brücke mittlerweile geschlossen war, zögerte Riesen-Ella keine Sekunde und lief Ryder hinterher, der in seinem Raketenanzug bereits losgeflogen war. Die Superhunde legen los! Das wollte ich immer schon mal sagen! Dank ihrer Größe brauchte sie nur wenige Schritte bis zum Berg. Ach, ich kann es nicht behalten! Soll ich mit anpacken? Eine Pfote reichte, um das rutschende Nest aufzuhalten. Super Rubble war wirklich sehr erleichtert. Super klasse, Super Ella! Halten wir das fallende Nest mal gut fest! Gemeinsam brachten die beiden das Nest langsam den Berg hinunter. Gut gemacht, Superhunde. Danke, Ryder. Wo ist Tuck? Tuck, bitte melden. Wo bist du? Das kann ich nicht genau sagen, Ryder. Ich sitze auf der Schulter von Ladybird und sie fliegt ziemlich schnell. Wie ist sie eigentlich an die Superkräfte gekommen? Sie hat eine komische Halskette um mit einem glühenden Stein. Glühender Stein? Wenn das ein Stück vom Meteoriten ist, verleiht er ihr Superkräfte. Wie sollen wir sie einholen? Es ist Zeit für den Flieger. Superhunde zur Zentrale. Der Flieger stand direkt neben der Superzentrale. Ein Jet, der vom Robohund gesteuert wurde und in dem vor jedem Sitz ein Bildschirm angebracht war. Benutzt eure Superpfoten, um ihn zu starten. Alle legten ihre Pfoten auf die Bildschirme. Und der Jet hob ab. Das Signal von Tuck. Was? Das ist wirklich weit weg? Mit unserer Supergeschwindigkeit holen wir sie ein. Sofort übertrug sich Chase Superkraft auf den Jet. Die Vogelfrau ahnte nicht, dass sie verfolgt wurde. Und Ladybird schafft es wieder zu entwischen. Und mit diesen Superkräften kann ich Glitzerzeug auf der ganzen Welt klauen. Das hast du dir so gedacht. Was? Erst jetzt bemerkte Lady Bird den Flieger hinter sich, der viel zu schnell näher kam. Und den kleinen Hund auf ihrer Schulter. Alles klar, jetzt nur noch aufmachen und das war's dann mit deinen Superkräften. Ja. Tuck schaffte es, den Verschluss der Kette zu lösen und ehe Lady Bird reagieren konnte, fiel die Kette mit dem Anhänger in die Tiefe. Was? Und die Vogelfrau samt Statue hinterher. Meine Halskette! Mein schöner, glänzender Stein! Nein! Aber auch Tuck hatte nun keinen Halt mehr. Wow. Sie stürzen ab. Robohund, wir brauchen den Magnetstrahl. Aber du weißt, dass wir nur einen Magnetstrahl haben. Wie sollen wir damit beide auffangen? Ich fang Tuck auf und du, Lady Bird. Ohne zu zögern sprang Ella aus dem Flieger. Wurde größer und größer und erwischte Tuck, bevor der auf dem Boden landete. Oh. Hab dich, kleiner Bruder. Danke, Ella. Wie gut, dass ich so klein bin. Jetzt fehlte nur noch die Vogelfrau. Oh, ihr werdet Lady Bird niemals erwischen! Oh, doch! Der Magnetstrahl erfasste die Vogelfrau, bremste ihren Sturz und setzte sie vorsichtig ab, bevor er sich auf die goldene Statue richtete. Doch das Lachen verging Lady Bird, als sie neben sich eine dicke Krabbe entdeckte, die etwas Glänzendes in ihren Scheren hielt. Meine Halskette! Diese Kette gehört mir! Doch das sah die Krabbe ganz anders und suchte eilig das Weite. Die Superhunde und Ryder kehrten nun zur Zentrale zurück, genauso wie Bürgermeisterin Gutherz. Wir danken dir, Ryder und den Superhunden. Ihr habt mich, Henrietta und die Abenteuerbucht vor der Vogelfrau gerettet. Kein Problem, denn Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ohne die Superzwillinge hätten wir das nicht geschafft. Hat uns riesen Spaß gemacht. Und klitzekleinen Spaß. Seht mal, ich habe eine Überraschung für euch. Unsere Hundemarken. Sie waren in dem Nest. Zusammen mit all den anderen Glitzersachen. Kommt ihr noch mit in die Zentrale? Würden wir gern, aber... Wir haben noch einen wichtigen Auftrag. Wir müssen Lady Bird aufhalten. Bevor sie hier noch weitere Probleme macht. Ich glaube, ich habe etwas für euch, das euch dabei helfen kann. Das Garagentor der Einsatzzentrale öffnete sich und vor den Zwillingen erschien ein neues, hellblaues Fahrzeug. Wahnsinn! Danke, Ryder! Willst du zuerst fahren? Lieber du. Ihr könnt sogar alle beide fahren. Versucht doch mal zu lenken. Neugierig umklammerten die Zwillinge das Lenkrad, das sich auf einmal teilte. Und aus dem einen Flitzer wurden zwei glänzende Motorräder. Das ist ja echt total cool. Ella und Tuck waren begeistert. Genauso wie der Rest der Superhunde. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer. Wiedersehen.